Also, und der hier heißt Lese zwischen den Zeilen. Du zeigst damit zwar jemandem den Finger, aber du kannst das immer abstreiten. Cool, wie das Glitschauge. Ganz genau. Und der hier heißt die langsame Welle. Charlie? Sie erfüllt ihren Zweck, wie du siehst, aber man kann sie nicht abstreiten. Sieh mal hier, der Ballonfinger. Okay, das reicht. Okay, das reicht. Okay, das reicht. Okay, das reicht. Okay, das reicht. Okay, das reicht. You can fool some people sometimes, sure. But you can fool all the people all the time. Weißt du, was das heißt? Ich move it chillig. Dazu sitzt bequem, völlig gut betucht auf nem englischen Vollblut. Gib dir Hufe ins Gesicht, Stuten. Besuchen mich privat oder beruflich. Bevölkert die Hut, Nazi-frei Dresden. Save lives seiner Tribes mit Likes. Und du verdankst mir die Freiheit. Handzeichen im Fokuslight. Roast Beef Cut, doch leid. Nein, du und dein kleiner Klosterverein ist dem Boden geweiht wie ein Hoden, der schleift. Mit Wolltuch um den Hals bringt eine Nuch mit ins Skalp. Lucky 13, Tyler Durbin verteilt sich wie Ektospermien auf die Sekretärin in Directors Kantia. Und Ghostbusters haben Großeinsatz, denn der Marshmallow Man hat die Tochter des Yes We Scan Präsident auf ner Party hart gebankt. Sie hat Whistles geblowt und mit Missiles gedroht. Hörsch mal, Hofstaat, Schlitzohr, ich bevölker die Hut. Mit Zombies ohne Kopf, gigantischer Wut und Giraffen ohne Hals. Holländer nennen meinen Blasebalg. Fliegendes Schiff tanzen völlig zu mit hölzernem Schuh, blau wie Baloo im Dschungelbuch. 1, 2, versuch's mal mit nem blutigen Fleisch. Wegen jugendlichen Leichtsinn, schlechte Kritik, sitz ich vorm Dschungelgericht. Sie lieben mich, es jubelt stupid. Stuvollmundig singende Commodore Amigos wie Donkey Kong. Mach mal Banane mit der Whiskey-Bong. Dope-Ticker, Silk Road, Whippetinger, ich kling dich wie Wolverine. Aus dem Bärenzwinger sperrt ihn wieder hinter schwedische Kanälen. Gar niedliche, schwere Ringe am Mittelfinger. Fuck your paranoides Freischwein wie Punisher, Pistola, Roller, ganz Slinger. Hey, werter Herr Yoda, sollten die uns nicht versichern, die dunkle Seite karamellisiert, Pimmelficker, NSA, American Slicker, Stars and Stripes. Alarmieren Sie Miss Hanky Donkey, lass uns streiten, schreien, lass uns diskutieren hier um Miss Money Benny über Refrains. Ich kenne die Memory von Goodsmack, Baby. Du steckst bis zum Hals im Dubstep, immense Musik, den unimensen Spuk. Besser Interessen nur in Muttis Essen, nur elektronischer Smoke, gute Menschen unter Exkrementen, unterm Elektronenmikroskop. Sie haben es geschafft, unsere gute alte Hut. Ich sitze vorm Waffenschrank und Panzerkette, du Wassermann, leckst an deinen Schandflecken im Schlammbecken. Wir hängen rum zwischen Sandsäcken und ramponierten Ramböcken und kalibrieren mit Schlagstöcken in Wetterstationen auf sonnenbetankten Anhöhen, machen Geschäftsessen zwischen schallgedämpften Waffen und Chicks mit Strings im Planschbecken. Horschen auf die Lobpreisgesänge deiner geohrfeigten Bankette wie ne Nachtigall, als straff wie ein Punchingball. Von ihrem brachial vermalten Kajal, sie könnte mit ihrem Arsch Pfirsiche in Stein laut und Patriot Act, kommt mir die Idee, als sie die Tafelkreide runterfällt beim Nachhilfezeichnen. Und als wäre es ihr peinlich, sagt sie: Hallo, mein Name ist Heidi, ich hab die Kreide entzweit. Ich sage: Namen sind etwas für Grabsteine, Kleines. Es tut mir leid, bringt sie raus, legt sie in Eisen und bringt mir endlich Einhornfleisch zum Verspeisen. Verdammt, ich will das aus der Dose.